Der Wind spielt mit der Wetterfahne auf meine schönen Liebchens Haus. Da dachte ich schon mal warm, sie pfiff den armen Flüchtling aus. Er hätte es eher bemerkt, wie vor uns Haus ist aufgestecktes Schild.